Lektion 4. Text 5. Danke, sehr gut. Nur das Gemüse ist irgendwie bitter. Und wie schmeckt's dir, Hildegard? Ach, nicht so gut. Das Fleisch ist zu fett, der Reis ist kalt, die Soße ist zu scharf und das Brot ist alt. Und der Wein, der ist sauer und viel zu warm. Nun, meine Damen, schmeckt es Ihnen? Danke, sehr gut. Sehr gut.